Erster dann antwortete Hiob Gott und sagte, Zweiter, ich weiß, du kannst alles tun. Kein Plan ist zu schwer für dich. Dritter, du fragtest, wer spricht ohne Wissen über meine Pläne? Ich habe ohne Verstand geredet. Ich verstand diese Dinge nicht. Sie waren zu groß für mich. Vierter, du sagtest, höre zu und lass mich reden. Ich will dich fragen. Du sollst mich lehren. Fünfter, ich hörte von dir. Aber jetzt habe ich dich selbst gesehen. Sechster, darum nehme ich meine Worte zurück. Ich bereue es in Staub und Asche. Siebter, Gott sprach mit Hiob. Danach sagte Gott zu Eliphas aus Teman, ich bin sehr zornig auf dich und deine zwei Freunde. Ihr habt nicht richtig über mich gesprochen, so wie mein Diener Hiob. Achter, nehmt 7 junge Stiere und 7 männliche Schafe. Geht zu meinem Diener Hiob. Bringt ein Opfer für euch dar. Mein Diener Hiob soll für euch beten. Wegen ihm werde ich euch nicht bestrafen. Ihr habt nicht richtig über mich gesprochen, so wie mein Diener Hiob. Neunter, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Nama gingen. Sie taten, was Gott ihnen gesagt hatte. Und Gott hörte auf Hiob. Zehnter, Gott änderte Hiobs Situation. Das geschah, als Hiob für seine Freunde betete. Gott gab Hiob alles doppelt zurück, was er vorher hatte. Elfter, alle seine Brüder und Schwestern kamen zu Hiob. Auch alle seine alten Bekannten kamen. Sie aßen mit ihm in seinem Haus. Sie zeigten ihm ihr Mitgefühl und trösteten ihn. Sie trösteten ihn wegen all dem Leid, das Gott ihm geschickt hatte. Jeder schenkte ihm eine Münze und einen goldenen Ring. Zwölfter, Gott segnete Hiobs späteres Leben noch mehr als sein früheres. Hiob bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele. Er bekam auch 1.000 Rinderpaare und 1.000 Eselinnen. Dreizehnter, er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Vierzehnter, die erste Tochter nannte er Täubchen. Die zweite hieß Kassia. Die dritte hieß Schminkdose. Fünfzehnter, im ganzen Land gab es keine so schönen Frauen wie Hiobs Töchter. Ihr Vater gab ihnen ein Erbe zusammen mit ihren Brüdern. Sechzehnter, danach lebte Hiob noch 140 Jahre. Er sah seine Kinder und seine Enkelkinder. Er sah 4 Generationen. Siebzehnter, dann starb Hiob. Er war alt und hatte genug vom Leben.